Glücksspiel, Casinos, Poker und Co. Problembeschreibung. In Casinos spielt sich im Prinzip nichts anderes ab als Wetten auf gewisse Wahrscheinlichkeiten. Gerade im Online-Bereich werden Internet-Casinos immer populärer, da sich auf diese Weise das Staatsmonopol auf Glücksspiel, das in den meisten Ländern existiert, umgehen lässt. Wie kann man jedoch als Nutzer sicherstellen, dass ein Online-Casino die Wahrscheinlichkeiten nicht manipuliert? Woher weiß man, dass alles wirklich fair abläuft? Wie weiß man zum Beispiel im Fall eines Computersieges bei einem Kartenspiel, ob der beteiligte Computer nicht etwa die Karten seines realen Gegenspielers gekannt und nur deshalb gewonnen hat? Was, wenn ein Online-Casino einfach zusperrt und das eingesetzte Geld weg ist? Im Online-Bereich legt man hier als Nutzer 100% seines Vertrauens in die zentrale Gegenpartei. Lösungserklärung. Eine Blockchain mit Smart Contracts könnte dies ganz einfach lösen. Regeln und Wahrscheinlichkeiten könnten komplett transparent über die Blockchain offengelegt werden. Und anhand der Smart Contracts kann jeder sehen, dass diese auch in der bestehenden Form so umgesetzt werden. So gibt es garantiert keinen Betrug mehr. In der Form, dass Casinos zwar das eine sagen, dann jedoch etwas komplett anderes tun. Bei einem Online-Kartenspiel könnten die Karten komplett transparent von einer Mischmaschine mit Open-Source-Code verteilt werden. Jeder Spieler sieht zwar, dass der andere Spieler korrekt ausgegebene Karten hat, doch kann niemand auf die Karten des anderen zugreifen, weil diese bei jedem Spieler durch einen eigenen geheimen Schlüssel maskiert sind. Am Ende können die Schlüssel offengelegt werden und jeder Teilnehmer kann klar erkennen, dass beim Austeilen nicht geschummelt wurde und dass alles wirklich fair abgelaufen ist. Zudem würde man durch die Blockchain das eingesetzte Geld immer selbst besitzen. Ein Online-Casino könnte sich also nicht einfach mit dem Einsatz eines Spielers aus dem Staub machen. Ein paar Herausforderungen. Nachdem in einem Online-Casino oder Online-Wettbüro alles im Internet abläuft, ist dieser Anwendungsfall tatsächlich prädestiniert für die Blockchain-Technologie. All jene Casinos, welche dies online bereits schon so anbieten, sind in einem der wenigen Business unterwegs, die ein aktives Geschäftsmodell besitzen. Die größte Herausforderung hier besteht darin, die Regularien des Gesetzgebers auch wirklich einzuhalten. Du solltest also auf rechtliche Streitigkeiten vorbereitet sein, wenn du in diesem Bereich ein Unternehmen gründen willst. Du wirst aber auch ein Riesenpotenzial haben. Alternativmöglichkeiten. Ich sehe hier recht wenige Alternativen zu einer Blockchain. Nachdem es Glücksspiel noch lange geben wird, handelt es sich hier sicher um einen attraktiven, jedoch nicht allzu innovativen Geschäftsbereich der Dezentralisierung. Ein paar Praxisbeispiele. Die unterschiedlichen Anwendungsbeispiele haben wir bereits bei den Lösungen besprochen. Für dich stellt sich eher die Frage, ob du einfach nur ein bisschen Geld verdienen willst, indem du ein solches Online-Casino anbietest, oder ob du wirklich einen Mehrwert für die Gesellschaft erbringen möchtest. Diese Online-Wetten gehen somit fließend in einen anderen Anwendungsbereich über, nämlich den der Versicherungen. Um diese jedoch zu verwirklichen, müssen wir zuerst über Prognosen sprechen.